Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserer Hörspiel-Ursendung Lila und Fred, einer schwierigen Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Leuten. Beide sind unterschiedlicher gesellschaftlicher Herkunft, was heutzutage kein Problem sein sollte, wäre da nicht der von Freds Vater vorgegebene Weg, in das marode Familienunternehmen einzusteigen und es später zu übernehmen. Die Autorin und Regisseurin des Hörspiels Christine König, die als Schauspielerin aus vielen Theater- und Hörspielinszenierungen bekannt ist, ließ sich von Friedrich Schillers bürgerlichem Trauerspiel Kabale und Liebe inspirieren. In Schillers Sturm- und Drang-Drama aus dem 18. Jahrhundert, in dem die Ständegesellschaft noch herrschte, wird die Liebe zwischen der Musikertochter Luise und einem Adligen durch Intrigen belastet. Auch Lila und Fred versuchen sich gegen Lügen und Machenschaften zur Wehr zu setzen. Lila und Fred. Frei nach Friedrich Schillers Kabale und Liebe. Von Christine König. Nichts passiert, ich warte, warte, ruft er an, ruft er nicht an, hoffentlich nie wieder. Komm vorbei, sei bei mir, keine Zeit, alles gleichzeitig, Körper, mich, weg von hier, von allem, von dem Vater, von dir, ohne dich bin ich nicht da, alles rast, nichts passiert, muss weg, weg in die Welt. Verklebte Welt, alles zu viel von allem, alles gelb, ich will nicht ich sein, raus aus dem Körper, in die Welt, Körper, mich. Hey, du. Kranz, was wollen Sie denn schon wieder? Hey, hey, hey. Ja? Hey, du. Hi. Also, hey. Also, ich meine, hi. Auf Wiedersehen. Komm. Du bist wie eine Katze. Ach, Idiot. Ja. Ist dein Vater da? Nein, auf Wiedersehen. So, für dich. Blumen. Für dich. Für Blumen, Blumen, die sind für den Vater. Wie auseinandernehmend. Wie bitte? Auseinandernehmend sehr. Oh, ja, dann, ich komme morgen wieder. Ja, von mir aus. Kranz. Fred? Fred. Kranz? Komm rein. Wie du hier? Ja, er hier. Ja. Auf Wiedersehen. Was machst du hier? Ich... Ja, du. Ja, ich... Unterricht. Er nimmt Unterricht. Ach ja? Beim Pförtner? Ja. Unterricht im Pförtnern? Ich möchte so gerne pförtnern. Kannst du mir das Pförtnern beibringen, Pförtner? Ja? Musiker. Mein Vater ist Musiker. Dein Vater ist Pförtner? Nein, mein Vater ist Musiker. Pförtner. Musiker. Ich komme morgen wieder. Fred. Lila. Wo warst du? Ich halte mich fest. Ja. Warum hast du das gesagt? Das mit dem Klavier? Ich weiß nicht. Willst du nicht, dass man das weiß, dass wir zusammen sind? Sind wir das? Klar. Du warst einen Monat weg. Konnte nicht. Siehst du? Ich nehme also jetzt Unterricht. Soll ich mir ein Klavier zulegen? Wäre doch was, du machst ja sonst nicht so viel. Ich kann eben nichts. Liebst du mich? Nun, Geld hast du ja für das Klavier. Wir sagen es allen. Was? Dass wir zusammen sind. Nein. Siehst du? Du willst nicht. Nein, nicht. Ist deswegen dieser Typ... Ist es wegen Kranz? Was? Hast du was mit dem? Was will denn der hier? Die Blumen. Die sind... Was? Die sind... Mein Vater... Hast du was mit diesem Lackaffen? Mein Vater. Was? Infarkt. Ich weiß. Letztes Jahr mal, oder? Was hat das mit mir zu tun? Du bist der Sohn vom Chef. Na und? Er sagt, ich bin eine verdammte Nutte, wenn ich mit dir schlafe. Das ist doch... Und dass du sowieso später oder früher oder wann eine von deinen nimmst und Chef wirst. Gibt es sowas? Das gibt es doch nicht. Und alle Menschen sind gleich nicht gleich. Sowas ist doch heute nicht mehr da. Du hast es im Blut. Das interessiert doch keinen. Blutsauger. Weil er ein verbitterter alter Sack ist. Ja, ein Mörder wie alle, die oben sind. Und wenn du es so willst, der ist eben ein gescheiterter Musiker. Ey, er ist der Beste. Naja, irgendwie ja nicht. Hast du ihn mal gehört? Ist doch egal. Entweder oder. Er ist der Beste. Aber irgendwas fehlt, um oben zu sein. Ja, Killerinstinkt. Als Musiker. Wir streiten. Liebst du mich? Fred. Liebst du mich? Ich lieb dich so. Ich dich. Ich dich. Du mich. Ich hab... Ich kann... Wenn du... Du. Dann liebst du mich. Was fragst du denn? Ist doch alles lächerlich. Ja, stimmt. Lass uns abhauen. Ich kann nicht. Hast du was mit diesem Kranz? Doch, geh weg. Du darfst mich niemals belügen. Ey, du tust mir weh. Niemals, verstehst du das? Was soll das? Ich bring dich um, wenn du mich anlügst. Zahlen hintereinander in Reihenfolge, das hört nicht auf. Gut, gut. Die Zeit in Zahlen, Zeitzonen zahlen sich aus. Es rast, das Ende, schiebt sich, kriecht sich, schleicht sich, kratzt, nagt an mir. Ich fühle ihn schon. Ich fühle mich schon. Kann ihn riechen. Angezählt, ich bin angezählt. 55 ist doch jung, trotzdem, alles schon gelaufen. Zenit drüber. Jetzt kommen sie und holen mich. Erst geht die Firma bankrott, dann der Körper, den Berg bergab. Trügerisch, mühelos, tödlich, angenehm erst. Schaka! Angezählt. Alte Menschen widerlich. Nicht so schnell. Aufgeber, Versager. Angezählt. Aufgeben. Nur kurz hinlegen. Schlafen, sterben. Nein! Alles eine Frage der Einstellung. Verkalkuliert. Noch ist die Übernahme nicht perfekt. Ruhe bewahren. Krieg. Nichts Neues. Die Pistole an der Schläfe. Altes Spiel. Kennst du doch. Nicht müde werden. Frist rausschlagen. Einen Monat und dann sind wir durch. Kein Problem, nicht wirklich. Komm schon, alter Sack. Schaka! Wie alt? Erst 21. Gott. 20 Jahre Unterschied. Na und? Ihm die Welt zu Füßen legen. Hat er schon die Welt. Ich hab immer gekriegt, was ich will. Heikel, delikat. Nicht ohne Aussicht. Wir bestimmen, was geht. Wir allein. Was guter Geschmack ist. Mein Sohn, Milchgesicht. Wenn Miller wirklich Fred will, wunderbar. Miller und Milchgesicht, so ein Witz. Dann soll sie ihn kriegen. Milchgesicht muss sich fügen. Einmal was für mich tun. Zahltag für den Vater nach all den Jahren. Ja, ich bin da. Was? Was gibt's? Was ist denn? Können Sie mal normal durch eine Tür kommen? Normaler Mensch, so dass man Sie hört? Ich hab doch deutlich... Nicht widersprechen, Gottverdammt. Aber was sagt die Bank? Einen Monat. Na bitte. Ich bin Kranz, ich bin gut. Sag ich doch, das Universum rückt sich wieder zurecht. Kranz ist gut. Ach, dann bestellen Sie meinen Tisch für heute Abend. Oh, danke, das hätte ich wirklich nicht für... Nicht für Sie. Rufen Sie Miller an und Fred. Gut. Gut, gut. Wir wollen Geld heiraten heute. Was? Ah, heiraten, verstehe. Ja, also ich denke... Nicht denken. Ich... Für die Firma. Ich, da ist was, was ich... Was ist? Was Geld? Gibt es nur in einem Monat. Ein kleiner Bonus, wenn alles glatt läuft. Fred hat eine Geschichte, da läuft was. Was? Da läuft was mit der Kleinen vom Pförtner. Vom Lenz, dem Pförtner. Ja, und? Die Kleine vom Pförtner. Ja, wer soll das sein? Die Schöne. Was? Die Dunkle, die. Na und? Soll er sie vögeln, muss er doch sich die Hörner abstoßen, Milchgesicht. Solange er nicht den Pförtner vögelt oder dessen Frau oder Hund oder Hamster. Er ist verliebt. Ja, aber was haben Sie, Kranz? Sind Sie schwul? Sind Sie eifersüchtig? Wollen Sie privat werden? Kommen Sie bloß nicht crossover. Wir sind 21. Jahrhundert, die Dinge sind geklärt, die Welt ist aufgeteilt. Gut, gut, gut. Ich meine ja nur... Meinung ist was für Verlierer. Er ist wie Sie. Er wird sich Ihren Plänen nicht fügen. Er wird. Liebe ist privat und Heirat ist Geschäft. Fred wird geschäftlich heiraten. So ist das eben in seinem Fall. So macht man Geld, wenn man nichts kann. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Gott, Kranz, Sie sind eifersüchtig. Sie wollen die Kleine haben. Meine... Meinung, Kranz, Meinung. Das hier ist ein Geschäft. Ein schlechtes Geschäft. Herr Schneider. Hä? Ah, ja, das ist gut, ja, ja. Ach, mein Gott, Junge. Vater. Was läuft? Was läuft? Was läuft? Ja, also... Fred. Kranz. Ist alles gut bei dir? Ja. Also? Ich gehe. Ständige Angst verbreiten. Aura der Unberechenbarkeit. Spiele den Deppen, um Deppen zu überlisten. Gib dich dümmer als dein Opfer. Ergib dich zum Schein. Verwandle Schwäche in Stärke. Konzentriere deine Kräfte. Spiele den perfekten Höfling. Plane alles bis zum Ende. Alles muss ganz leicht aussehen. Lass andere mit den Karten spielen, die du austeilst. Für jeden gibt es die passende Daumenschraube. Denke, was du willst, aber verhalte dich wie die anderen. Schlage Wellen, um Fische zu fangen. Am Ende der Rechnung muss auch was für mich rausspringen. Ja. Will sagen... Ich will dir was sagen. Ich will ein Klavier. So? Ich will Klavier lernen. Nein. Gut, dann will ich heiraten. Ich auch. Was? Ich will auch, dass du heiratest. Dann will ich was anderes. Wie alt bist du? Zu jung zum Heiraten. Du bist über 20. Konventionen sind was für Feiglinge. Also, bekomme ich also das Klavier? Also, du gehst heute mit Tante Miller essen. Tante Miller? Warum? Weil ich das will. So, jetzt hör mal gut zu. Du gehst mit Tante Miller essen heute Abend. Du wirst ganz besonders nett sein zu ihr. Miller. Ja, Miller. Miller sieht verdammt gut aus. Miller. Miller. Ja, und? Sie mag dich. Ich mag sie auch. Sie mag dich sehr. Ich mag sie auch sehr. Sie mag dich mehr, als du denkst. Sie ist meine Tante. Bist du besoffen? Nicht wirklich. Und sie ist bloß 10 Jahre älter als du. 20. Wirklich? Ach, egal. Heiraten. Jetzt. Wie das in Königshäusern so üblich ist. Königshäusern. Hast du was genommen? In gewisser Weise. König. Ja, in gewisser Weise König. Ja. Bist du vollkommen krank, Miller? Na, Schluss jetzt. Es geht ums Geschäft. Sag das doch gleich. Sie wird dir einen Heiratsantrag machen und du wirst annehmen. Bist du wahnsinnig? Die Firma ist bankrott. Wir brauchen Millers Geld. Miller will dich. Ihr Mann ist schön frisch verstorben und das macht sie zur reichsten Frau, die weit und breit zu haben ist. Und sie will dich haben. Herrlich! Und ich will sie. Und sie will dich. Sie hat mich gefragt, ob ich einverstanden bin. Einverstanden? Ja, ich habe gesagt, nein, der Junge ist zu jung. Und sie hat mir ihr Geld angeboten. Danke, Miller, danke. Seid ihr wahnsinnig geworden? Die Firma. Ist deine Firma. Die auch deine Firma ist. Niemals. Ohne die Firma bist du nichts. Du bist nichts ohne mein Geld. Geld. Drecksgeld. Dreckgeldwelt. Fick dein Geld. So einfach ist das. Der Ton. Ich bin zu alt für sowas. Du bist ein Versager. Sowas ist... Bin ich jetzt dein Strichjunge? Zuhälterei? Der Ton. Du bist ein alter Drecksack. Das ist der Ton. In spätestens 5 Jahren wirst du genauso denken wie ich. Biologie, Gesetz, Natur. Das kannst du in jeder halbgaren Zeitschrift für Psychologie, Haushaltsfragen oder Genussmittel lesen. Lächerlich, ich bin erwachsen. Geht so. Ich kann es auch weniger philosophisch sagen. Wenn du wegrennst, wird der Hahn, der wird zugedreht, vollständig enterbt. Ich denke, du bist sowieso pleite. So pleite wie du sein wirst, kann ich niemals werden. Du bist ein lächerlicher, kranker Mann. Ich bin das Geld. Alt und krank. Die Welt ist krank und Geld ist gesund. Ach, du dummer, dummer Mensch, verstehst du meine Liebe nicht? Liebe? Du brauchst Geld. Ich bin frei. Freiheit wird überbewertet. Es gibt auf dieser Welt nur Geld. Geld ist alles. Liebe, Gesundheit, Gedanken und der ganze Scheiß. Also halt die Klappe und mach, was man dir sagt. Ich gehe. Wohin? Ein Klavier kaufen. Von welchem Geld, du Schwachkopf? Von welchem Geld? Krank. Ich bin nicht krank. Alt, alt. Hat er was gerochen? Wenn er nur mal ein bisschen entgegenkommen will. Ich liebe den Jungen. Ich liebe ihn wirklich. Doch, ich bin mir da sehr sicher. Liebe. Ach, Kranz, verdammt, wo sind Sie? Gott, ist das so schwierig, einfach mal da zu sein? Wenn ich wenn ich rufe? Männer, Idiot, nichts. Kurzhalsiger! Ja, ich bin da. Hä? Was? Was ist? Ich bin da. Was? Ach so, ja. Riechen Sie was? Was? Was? Idiot, machen Sie Fenster auf. Ich brauche Luft. Die Luft ist schlecht hier drin. Ja, stimmt. Was? Und sperren Sie Freds Kreditkarten. Alles. Machen Sie sein Konto leer. Alle. Alles, was Sie finden. Und schnell. Er wird heute mit Miller essen. Ich habe keine Zeit. Komisch. Komm mir vor. Keine Zeit mehr. Früher hatte ich von Zeit viel zu viel. Es rast. Ich bin angezählt. Das ist es. Keine Liebe. Kein Kind. Und jetzt. Jetzt. Und jetzt will ich das einmal haben. Einmal das. Zu sein. Verdammt. Glücklich. Ich will das. Wie willst du es haben? Bitte? Ja, wie hast du es am liebsten? Fred. Darum geht's doch. Setz dich, bitte. Du willst mich kaufen? Ich hoffe ehrlich gesagt, dass du mich liebst, so wie es immer zwischen uns war. Zwischen uns war Tante und Neffe. Weit entfernt. Tante und Neffe. Du weißt nicht, was ich alles durchgemacht habe. Das Ergebnis reicht mir vollkommen. Setz dich doch, ich erklär's dir. Hast du mich also schon als Kind eigentlich vögeln wollen? Du kannst so nicht mit mir reden. Ich kann mit dir reden, wie ich will, als dein zukünftiger Ehemann. Du kannst dir also vorstellen... Mach dich da nicht lächerlich. Ich bin mit... Also, mit mir... Also, ich... Mit mir ist es... aus. Was soll das? Bist du krank? Ja. So ist es. Ach, der Scheiße. Und, gibt es keine Grenze für euch? Nein, nicht krank, nicht... Ich bin tot. Du solltest meinen Vater heiraten. Ich dich... Ist das so schwer vorstellbar? Ihr seid wie eine Seuche. Ich habe die Stiftung gegründet für dich. Ich habe Millionen in die Stiftung gesteckt. Ach, vergiss es. Um all das, was du... Du würdest all mein Geld bekommen. Um die Firma zu retten? Nein. Um alle die Dinge zu tun, die du gerne möchtest. Alles in die Umwelt stecken. Verdammt, so wie du das sagst. Ich brauch das nicht. Oder in die Menschen. Afrika, Asien oder wo das war. Was immer du denkst. Alles wieder gut machen. Du sollst mich retten. Und nur du kannst das. Hör zu. Ich liebe eine Frau. Ich schlafe mit ihr. Willst du noch mehr hören? Sie ist meine Göttin. Sie ist alles, nur nicht du. Sie ist das Beste, was die Erde hat. Und sie ist für mich. Ich werde mit ihr leben. Rette dich selbst. Dass ich diese Sätze gesagt habe, dass ich das alles gesagt habe, dass ich sowas sage, dass ich bin, dass ich Luft. Ich ersticke. Ich hab gesagt, was? Ich habe gesagt, du sollst mir nicht im Weg stehen. Nicht, dass du den Kuppler spielst. Milchgesicht, so blöde. Er hasst mich. Du hast mich ins Messer laufen lassen. Ich vernichte dich. Sei nicht so dramatisch, das steht hier nicht. Bin ich denn schon so ekelhaft, so hässlich, so alt, dass alles nur noch über das Geld läuft? Es läuft immer alles über das Geld. Der Rest, emotionaler Müll. Ich werde meine Anteile an deiner Firma verkaufen. Deine Aktien fallen an einem Tag wie tote Fliegen von der Decke und du gleich mit. Miller. So eine Demütigung. Er wird es tun. Vergiss es, so eine Demütigung. Er hat sich in was verrannt, er liebt dich. Ich will ihn nicht mehr haben. Ich will nur noch dich bluten sehen. So eine Kleine hat ihm den Kopf verdreht. Irgendwas, das ist nichts. Ich rufe die Bank an. Ach, Miller, ich bitte dich. Hier, der Brief. Lies, den er mir noch diesen Sommer geschrieben hat. Lieber Vater, bla bla bla, ich hasse dich, bla bla bla. Und hier, Kalifornien ist bla bla bla und ich kehre niemals zu euch Mördern, bla bla bla. Ja, so sind die jungen Menschen, ich war genauso. Ich werde Sozialwissenschaft studieren. Das macht er nur, um mich zu reizen. Egal. Hier, Grüß Tante Miller, sie ist die Einzige, die nicht verseucht ist von deiner Gier und deiner Schamlosigkeit. Sie ist die Einzige. Gib her. Wenn das keine Liebeserklärung ist. Ich vernichte dich. Ich weiß. Wenn das was bedeutet. Ich weiß nicht. Was ist das für eine Kleine? Jung? Ja, jung. Hübsch? Ja, jung. Nicht deine Liga. Gib mir einen Tag. Nur einen Tag. Ich bring dich um. Kranz? Ja. Da muss was passieren. Mit der Kleinen? Schnell, aber ganz schnell. Ja. Lage sondieren, atmen, fokussieren, reinschlagen. Mache Menschen von dir abhängig. Entwaffne deine Opfer mit gezielter Ehrlichkeit und Großzügigkeit. Brauchst du Hilfe, appelliere an den Eigennutz. Gib dich wie ein Freund, aber handle wie ein Spion. Vernichte deine Feinde vollständig. Was machen Sie hier? Wo ist mein Vater? Liebes Kind, im Krankenhaus. Wie bitte wo? Was ist passiert? Er ist umgefallen. Wo ist er? Ich hatte eine kleine Unterhaltung mit ihm, da ist er umgefallen. Welches Krankenhaus? Es geht ihm wieder gut, er bleibt zur Überwachung, keine Sorge. Ich will jetzt wissen, wo er ist. Er regt sich auf. Er regt sich auf? Ja. Was soll das? Dass du mit Fred zusammen bist. Wer behauptet das? Hast du schon mit ihm geschlafen? Boah, wie abreißend. Wie? Abreißend unverträglich bist du. Ich kenne deinen Vater. Ich denke, er verdient Wahrheit und keine Lüge. Ja, das ist ja wohl mein Problem. Dein Vater ist mein Freund. Wie voll alarmierend freundlich. Lila, lass es. Was ist? Lass es, das alles. Lass den Jungen. Das geht nicht gut. Das geht dich nichts an. Der Junge spielt in einer anderen Liga. Wer so lange in der dritten Liga spielt, oder spielst du in der vierten? Jemand, der spielt wie du. Kommt nie wirklich in die erste. Welches Krankenhaus? Wo kommt eigentlich dieser Ehrgeiz her? Welches Krankenhaus? Liebe Lila, ich sag das so gern. Mensch, welches Menschenhaus, du krankes Arschlochkranz? Fred wird heiraten. Hm. Verstehe. Natürlich mache ich das. Das ist ja mein Job. Ich muss ja. Kann ich alles. Ein Bonus. Also, das kann jeder machen. Mein Brief, meine falsche Aussage. Falschaussagen. Literweise. Mal sowas. Etwas Schrauben. Schrauber. Auftragsschrauber. Also, Hauptsache die. Durch nichts tun geht's auch. Soziale Isolation mäßig. Die anderen trinken, ich arbeite. Liebst du mich? Frag mich immer. Ich muss. Fred. Ich liebe dich. Lass uns einfach abhauen. Fred. Treff mich am Bahnhof. Ich kann nicht. Warum nicht? Warum? Ich kann nicht. Weil ich jetzt kein Geld mehr habe. Wenn du das noch einmal sagst, dann... Dann komm mit mir. Wir müssen hier weg. Mein Vater, ich bin sein Einziges. Du bist ja nicht tot. Ich kann nicht weg, er ist krank. Lila, ich muss hier weg. Ich werde hier sterben. Wir müssen hier bleiben, noch ein bisschen. Ich kann nicht ohne dich leben. Weißt du das? Als meine Mutter gestorben ist, da... Ich brauche nichts, ich brauche nur... Denn dich. Als meine Mutter gestorben ist, ich habe nichts nie gehabt, außer dir. Dich, du allein. Ich habe nie irgendwas, Gefühle, ich habe nie ein, also das Herz, verdammt, ein anderer Mensch, ein Körper, ich kann nur mit dir und du. Ich sterbe ohne dich. Das ist zu viel. Mir ist das nicht zu viel. Alles fängt immer an zu sterben um mich, immer. Lass uns abhauen. Nein. Du willst mehr? Gut, dann. Du wirst dich entschuldigen. Ich hau ab aus deinem Dreck. Bei Miller wirst du... Ich brauch dein Geld nicht. Du wirst dich entschuldigen. Ich werde arbeiten. Du kannst nichts. Ich kann Taxi fahren. Ich werde jede Firma ruinieren, die dich anstellt. Du wirst nirgendwo auch nur den Putzlappen ablecken können. So stark bist du nicht. Du hast ja gar keine Ahnung. Gut, dann... Ich werde dich anzeigen. Was wirst du? Ich werde dich anzeigen. Ich weiß, wie du hier der Chef geworden bist. Was weißt du? Ich hab's gesehen. Ich bin Zeuge. Was? Du hast deinen Bruder umgebracht. Also jetzt wirst du grotesk. Ich habe es gesehen, wie Kranz es gemacht hat. Ich werde zur Polizei gehen. Junge. Was, Junge? Junge. Was willst du tun? Das... Du kannst nicht. Ich bin dein Vater. Ich brauch dich nicht, Vater. Liebst du mich? Vater braucht mich. Väter. Scheiß Väter. Er hat alles für mich aufgegeben. Alles Musik, das Spielen und so. Ich bin immer an allem schuld. Wird schon Futter gehabt haben, ne? Er ist krank und ohne Geld. Kriegst du auch damit an? Scheiß Geld. Das verstehst du nicht. Wir streiten. Lila, wir müssen abhauen. Schnell, lass uns abhauen. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich hab die Musik auf dem Gewissen. Peter schaufelt sein eigenes Grab. Was weiß der Junge? Alles. Vielleicht. Wie ist das möglich? Er hat mich beobachtet. All die Jahre? Damals. Wie? Als ich es getan habe, das scheiß Flugzeug manipuliert. Das hat er verstanden? Ein Kind soll das verstehen? Ich habe das Flugzeug manipuliert und eine Stunde später stürzt sein Onkel vom Himmel. Ich weiß es nicht. Kann sein, kann nicht sein. Ein Kind, Kinder. Was haben Sie dem Jungen gesagt? Er soll die Klappe halten, sonst bringe ich ihn auch um. Ein bisschen viel ist das. Ja, nicht genug. Vernichte deine Feinde vollständig, egal wie alt sie sind. Immer eine Schwäche, verdammt! Immer ist immerzu irgendwo eine Schwachstelle. Lass uns abhauen, sonst... Vielleicht ist es besser. Bitte? Ich habe Angst. Wovor? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Wir sind zu zweit. Wir sind allein. Heirate mich. Du bist zu alt. Hä? Wir sind zu alt. Ach, wir sind gut. Wir sind alt und wir werden sterben. Ach, wir hatten so eine gute Zeit. Wir haben alles getan. Alles gevögelt. Fast alles. Alles schön. Ja. Sehe ich gut aus? Was? Sehe ich gut aus noch? Du bist... Ja, klar. Und ich, bin ich gut? Durchschnitt. Guter. Warum nimmst du nicht mich? Wir ficken. Ach, wie du das sagst. Ich will Liebe. Ja, Liebe, gut. Ich liebe dich. Heirate mich. Du kannst das nicht. Was? Liebe. Ja, wozu braucht man die? Um nicht zu sterben. Hä? Verstehe ich nicht. Eben. Verführ ihn. Ich bin alt. Ich habe Angst. Ja, also, dann nimm doch mich. Ich will diese Angst. Milchgesicht, so blöde. Er liebt dich. Was soll das? Das hat er mir gesagt. Was sagt er? Spätestens morgen. Gib mir 24 Stunden. Was hast du da? Wo? In der Leiste. Hä? Wo? Was ist denn das? Ach, nichts, lass mich. Fass mich nie an. Und verschwinde, du Nutte. Ich habe keine Zeit. Es rast. Ich falle. Ich kann ihm nicht drohen, ich kann ihn nicht erpressen, ich kann ihn nicht abwarten, nicht hinlegen. Nein, so schwer ist das nicht. Was? Wie, verdammt, wie? So schwer ist es nicht. Wenn er was weiß, dann verlieren wir alles. Wir verlieren Miller. Es gibt für jeden eine Daumenschraube. Geben Sie mir freie Hand. Was soll das heißen? Ich will nicht, dass ihm was passiert. Nur ein kleines Spiel. Ein kleiner Beweis. Eine falsche Liebe. Vielleicht einfach eine andere Liebe. Liebe, Drecksliebe. Liebe, ja, ja, da verstehe ich nichts von. Betrug. Betrogene Liebe. Beim ersten Mal tut sowas noch richtig weh. Richtig schön weh. Richtig, richtig schön weh. Und dann kommt der Trost. Die Rettung. Der Kranz. Was reden Sie? Sie werden poetisch. Sowas ist immer ungesund, Kranz. Ach, gehen Sie, machen Sie von mir aus. Ich habe keine Zeit. Es rast. Ich falle. Ich kann ihm nicht drohen, ich kann ihn nicht erpressen, ich kann nicht abwarten, nicht hinlegen. Liebst du mich? Ja, sicher. Ich. Wie ist sie? Wer? Diese Frau, die du heiraten sollst. Krank. Total krank. Was soll das? Hast du Angst? Komm her, hier geht es 50 Meter runter. Willst du springen? Vielleicht. Sei doch nicht bescheuert. Ich entschuldige mich. Nein, nein. Ich bin ja nicht verrückt. Ich will dir nur den Blick zeigen. Ja, kalt hier oben. Ja. Sehr kalt. Danke. Ich schenke es dir. Miller. Ja, ich schenke es dir. Was? Das Gebäude. Miller, bitte. Du kannst es haben. Ich gehe. Ohne Gegenleistung. Es ist ein Geschenk. Was soll ich mit deinem Gebäude? Es ist der Sitz der Stiftung. Welche Stiftung? Was du dir immer gewünscht hast. Habe ich vergessen. Die Fred-Miller-Stiftung. Schwachsinn. Bitte. Falsches, falsches Leben. Hast du das wirklich vergessen? Das ist eine Lüge. Es ist die Stiftung, was du immer wolltest. Fairer Handel, geregelte Arbeitsplätze, sowas. International saubere Geschäfte. Das ist kindisch. Du hast geleuchtet. Hat sich ausgeleuchtet. So fängt es an. Was? Dass man aufgibt. Das sagen sie alle. Alle alten Menschen. Hör zu, es ist nicht alles schwarz und weiß. Ist es. Du bist wie dein Vater. Du bist wie er. Ich hatte keinen Cent. Das rechtfertigt nicht. Du hast immer alles gehabt. Es gibt auch welche, die sich deswegen nicht verkaufen. Ich bin weggelaufen von meinem Vater. Ich war auf der Straße, ich hatte keine Eltern. Ich weiß, was es heißt, nichts zu haben. Ich kann dir helfen, anderen zu helfen. Mach es selbst. Ich kann nicht allein sein. Ich will allein sein. Dann küss mich. Miller. Küss mich einmal. Bitte. Komm. Miller, komm, küss mich mal. Nein. Komm. Das, Fred, das, einmal. Das geht nicht. Geh, hau ab. Nein, also, bleib. Also. Das Gebäude. Nimm das Gebäude als Waffe gegen deinen Vater. Gegen meinen Vater hilft nur das Gefängnis. So muss man das nicht regeln. So müsste man es regeln, wenn ich es beweisen könnte. Schnell, ich muss weg hier. Was? Was? Mein Kopf wird eingenebelt. Schnell raus auf die Straße. Es brennt. Ich brauche Luft. Alleine. Wo? Wie? Ich muss schnell weg hier. Luft. Ich ersticke. Der Vater stirbt. Jetzt ist er doch geblieben in der Klinik. Willst du ihm das antun jetzt? Ich habe jetzt alles für dich aufgegeben. Was hast du aufgegeben? Nichts. Gar nichts. Ich meine nur... Warum? Was warum? Warum gehst du nicht mit mir? Wir müssen hier weg. Mein Vater. Ach, dieser Vollidiot. Warum muss dieser Vollidiot jetzt krank sein? Was? Nichts. Jetzt ist es passiert. Was ist passiert? Jetzt ist alles gestürzt, eingestürzt. Was redest du? Alles ist kaputt. Nein. Wo bist du? Wo? Wo bist du? Hier. Hier. Ich hab dich. Ich hab dich, du hast mich. Ja. Es ist dunkel, ich krieg keine Luft. Ja, ich auch. Wir stinken. Nein. Was Das ganze Gebäude eingestürzt. Nichts geht mehr. Das ist das Ende. Das können wir nicht auffangen, diese Verluste. Das können wir von hier nicht stemmen. Scheiß Bangladesch. Scheiß dritte Welt, Dakar. Verdammt! Verkalkuliert. Zu dünn die Decke. Alles geht kaputt. Mein ganzes Leben, mein Geld, es brennt. Irgendwo auf der Welt. Verdammt, Gestank gerochen. Der Kurs fällt. Wir haben kein Netz. Keine Luft. Das Milchgesicht. Jetzt muss aber was passieren. Verzeih mir, ich bin dumm. Wir nehmen deinen Vater mit. Hörst du mir zu? Er kann nicht irgendwo hin. Er ist im Krankenhaus. Er wird sterben. Liebst du mich? Ich liebe dich. Bleib bei mir. Hier? Ja, ich... Hier bei mir. Hier? Konkret? Ja. Hier? Ja, hier. Also ja, gut. Also, dann gehe ich dahin. Wohin? Ach, nichts. Was verheimlichst du mir? Wo gehst du hin? Immer zu Lügen. Immer überall Lügen, Lügen. Nenn mich doch Miller. Nein. Gut. Was soll ich hier? Was wollen Sie von mir? Wie alt bist du? 16. Ach ja. Na und? Ich biete dir eine Zukunft, eine Arbeit bei mir. Wie findest du das? Ich hau ab. Geld und eine Zukunft. Ach so. Willst du mich kaufen? Dein Vater braucht Geld. Du brauchst Geld. Jeder braucht Geld. Immer mehr. Geld wofür? Geld einfach so. Ich danke sagenhaft ab. Was soll das? Sie sind nicht von Interesse in meinem Land. In deinem Land? In meiner Herrschaft sind Sie ein Wurm, eine Assel. Sie können meinen Boden ablecken, reinhalten. Die Zukunft hab ich doch. Hier ist sie schon, drüber, das lila Land, den Spieß umgedreht. Ich habe mein Land und meine Herrschaft über die Liebe, das andere Leben, das du niemals berühren wirst, du verlorene Schachtel. Was, bist du verrückt? Ich streife den Himmel. Ihre Wenigkeit liegt unter mir, ermattet unter dem Keller im Grab. Ich habe das nicht nötig. Sie haben nichts, was ich bräuchte. Ich habe alles. Ich habe alles. Du hast nichts. Und das Nichts hat mich und ich habe genug von allem und viel zu viel. Ich will viel, viel weniger. Das ist so romantisch für deine Klasse. Ach, reden wir von Klassenunterschieden. Gibt's die noch? Ich dachte, wir sind frei. Reden wir doch mal Fred. Fred? Fred habe ich nicht. Was? Fred ist schon immer frei und er kommt trotzdem nicht zu Ihnen. Er ist frei? Ihr seid nicht... Wie fühlt sich das an? Nichts, was Sie haben, ist jemals irgendwo in meinem Land wichtig. Wenn ich irgendwas auf dieser Welt sein kann, dann frei von Ihrem Dreck. Niemand ist frei vom Dreck, du auch nicht. Es ist einfach, unschuldig zu sein, wenn man nichts hat. Ich war wie du. Frei sein ist nichts als mutig sein, nichts zu sein. Ach komm, deine Welt, lächerlich. Meine Welt, ich war wie du. Und ich entscheide mich anders. Noch. Ach komm, noch. Verschonen Sie mich doch mit Ihrem Müll, den Sie auf Müll schütten und alles verseuchen, was ist. Halten am Müll fest, weil Sie nicht den Mut haben, frei zu sein. Ich gebe dir Arbeit, daran ist nichts Müll. Aber sind Sie da sicher? Geben Sie was Sie nicht haben. Arbeitslos sein und Arbeit verachten. Ja, Ihr ganzes Arbeiten, Ihre Jobs, Ihre ganze Einrichtigkeit vom Haben und Messen, Zahlen, Bewegen, Vertreiben, Benutzen, Gewinnen, Vermarkten, Erwerben, Veräußern. Ihre ganze widerliche, verlogene Welt. Wissen Sie was? Packen Sie sich und beschmutzen Sie mein Inneres nicht. Fred hasst alles, was Ihr seid. Alles. Vor allem das Geld. Wie kann man so absurd Jugend sein? Ich bin nicht käuflich. Lieber sterben. Drohst du mir? Im lila Land leuchtet schon immer das schwarze Licht der Freiheit. Übrigens, die meisten Selbstmorde werden von Leuten ihres Alters verübt. Spring, Schachtel, spring. Es brennt. Umbringen ist Feigheit. Alter ist einfach nur Alter. Ich sterbe, ohne aufgegeben zu haben. Du bist ja bloß eine Verrückte. Du bist ja bloß 16. Ist ja bloß eine Verrückte. Ich werde dir zeigen, wie man alt wird. Das muss man erstmal aushalten. Ich verkaufe alles. Gib es weg. Und du, Schneider, du bekommst nichts. Ach, wie schade, dass ich dein Gesicht nicht sehen kann. Dein Gesicht ohne Geld. Ich kann auch alles, warte. Wir sind gleich fertig. Wer gewinnt das Spiel? Wer gibt mehr, der hat oder der nichts hat? Ich hab mehr nicht als du. Nichts. Ich gewinne, weil ich mehr. Verdammt, man ist falsch. Ich finde einen Weg. Lila, liebe Lila, wie gern ich das sage. Du musst mich küssen. Du musst mich umarmen. Liebe ist Geld am Ende. Spiele den Deppen dieser Zettel aus deiner Hand, aus meiner Tasche. Ich lasse den Zettel fallen, Fred fängt ihn, er ist in meinen Fängen und weg ist er. Und wir zahlen. Pünktlich. Vertrauen, Rettung. Liebe pünktlich. Liebe. Dein Vater ist sehr krank. Ja, ich weiß. Er braucht ein neues Herz. Er ist auf der Liste. Ja, die Liste. Das ist schlecht. Was, wieso schlecht? Er ist ganz oben auf der Liste. Verdammt. Was ist mit der Liste? Ach, wusstest du es nicht? Es gibt immer eine zweite Liste. Was meinst du? Es rast, das Herz, die Zeit, sie rast. Ja, er wird es schaffen. Ihr braucht Geld. Ihr müsst auf die andere Liste. Was, welche andere Liste? Ja, ich arbeite. Es rast. Das Geld, wie viel Geld? Ich arbeite sofort. Ja, sofort. Wie viel Zeit sind 250.000 Euro? Netto. Ich schaue mir die Liste an. Für dich, Lila. Für dich. Ein Mörder? Ja, vielleicht. Weißt du, stimmt es? Ja, es stimmt. Er ist tatsächlich... Nun, ich war dabei, wie er und sein Bruder gestritten haben. Über die Zukunft der Firma. Sich an die Großen, die wirklich Großen hängen. Groß sein wie die anderen. Bangladesch, ja oder nein. Produktionskosten outsourcen. Arbeitsplätze. Dein Onkel war im Weg. Komplett dagegen. Massiv im Weg. Du würdest auch sagen... Ja, wenn du... Wenn ich... Du kannst die Kleine behalten, eine Zeit lang. Du würdest auch sagen... Du wärst endlich frei. Aber ich und du, wir... Miller. Zusammenarbeiten, etwas aufbauen, Fred. Dein Vater treibt dich raus. Komm zurück. Aber ich liebe... Das vergeht. Nein. Dein letztes Wort? Ja. Gut. Dann gebe ich alles weg. Ist es wirklich das, was du willst? Ohne Geld bist du nur alt und schuldig noch dazu. Lila, Lila, schlaf mit mir. Ich will meinen Lohn. Keine Schwachstelle. Keine Mail, keine SMS. Einen Brief, schwarz auf weiß. Dann fällt der Brief aus meiner Tasche. Fred liest ihn. Kleiner Fred in meiner Falle. Wir zahlen pünktlich. Wir warten und warten. Umsonst. Auf was? Vergessen. Auf das Herz. Und in der Zwischenzeit gehe ich unter. Ich brauche ein Herz. Er ist doch auf der Liste. Er schafft es. Für dich? Es gibt eine zweite Liste. Ich brauche Geld. Was? Irgendwann brauche ich Geld. Bald. Schnell. Wir brauchen kein Geld. Ich habe keins. Ich nehme Ihre Arbeit. Du willst für mich arbeiten? Ja, ich nehme Ihre Arbeit. Es gibt keine Arbeit. Ja, aber Sie haben noch... Zu spät. Bitte. Es gibt keine Arbeit. Für dich gibt es keine Arbeit. Glaubst du, das ist so einfach? Glaubst du das? Ich brauche dich nicht mehr. Ich will euch nicht mehr haben. Bitte. Liebe kleine Frau. Was willst du? Liebe Lila, 250.000 Euro. Geh bitte. Liebe Lila... Wie gern ich das sage. 250.000 Euro gebe ich dir. Vater kommt heute raus. Auf der Bahre. Was? Was meinst du? Er hatte einen neuen Infarkt heute. Ich gehe zu ihm. Warte. Ich gehe zu ihm. Es gibt eine Möglichkeit. Ich kann dich nicht bezahlen jetzt. eine Möglichkeit, es gibt eine. Ja? Du schreibst den Brief. Was? Einen Brief. Ich versteh's nicht. Man kann ihn operieren, heute. Ja, ich weiß. Aber das kostet sehr, sehr viel Geld und das kostet ein anderes Herz. Ein Herz von einem anderen, ich weiß. Wie viel sind 250.000 Euro? Was? Wie viele Arbeitsstunden sind ein Herz? 250.000 Euro Cash auf dem Schwarzmarkt. Ich kann es dir kaufen. Ja, dann kauf es. Ich kann es kaufen, illegal. Das mache ich nur für meinen Freund. Dann mach es. Aber ich brauche diesen Brief. Diesen? Welchen Brief? Du schreibst mir. Einen Brief? Du. Ich? Mit deiner schönen Hand auf ein schönes Blatt Papier. Papier? Ja, hier. Nimm das. So, und den Stift. Jetzt. Also. Ich habe dich so lange nicht gesehen. Wie? Ich brauche dich. Ich verstehe das nicht. Du schreibst mir. Ich schreibe dir? Ich brauche dich. Ich brauche dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Ich kann nicht ohne dich. Ohne wen? Ohne mich. Niemals. Ich will dich in mir. Was soll das alles? Wir wollen Fred einen Ausweg zeigen aus diesem ganzen Liebesdrecksquatsch. Das schaffst du nicht. Schluss mit Liebe. Schluss mit deinem Vater. Ein Herz. Warte. Fred oder Herz? Herz gegen Herz. So ist also das Ende. Du schreibst mir. Du bist verrückt. Dein Vater stirbt. Ich warte. Er hat keine Zeit mehr. Ich mach das nicht. Mit viel Glück morgen. Ich werde dir niemals diesen Brief schreiben. Du schreibst mir und ich kaufe das Herz. Du entscheidest jetzt. Gib das Blatt. Den Stift, ich schreibe dir. Ja, er wird mehr Geld bekommen. Er wird nicht mehr arbeiten müssen. Ich schreibe das nicht. Wie du willst. Er ist tot. Ich schreibe dir. Er wird Musik machen können, ein glücklicher Mann. Ich schreibe dir. Ich brauche dich. Ich brauche das Herz. Ich kann an nichts anderes denken. Ich kann das. Ich kann an nichts anderes denken. Ich kann an nichts anderes. Dein Körper. Deinem Körper. Schlaf mit mir. Schlaf mit mir. Mach mich bewusstlos. Mach mich bewusstlos. Wie neulich. Deine Lila. Deine. Danke. Herz. Wir sehen uns. Wenn Sie jetzt noch den guten Vater spielen und den verlorenen Sohn zurücknehmen, ist alles perfekt. Vater spielen, gut. Wenn die Kleine redet? Das wird sie nie. Grund? Weil genau in der Sekunde der Vater stirbt. Es ist knapp. Miller sah nicht gut aus vorhin. Sie macht Andeutungen. Er kriecht und schleicht sich. Mir geht der Atem aus. Ich schaff das. Jetzt sind es nur Sekunden. Schneller. Schnell, gib das her. Das ist meiner. Was denn? Das Papier da vom Boden, jetzt in deiner Hand. Das, was du gerade aufgehoben hast. Das du versteckst. Ich versteck da nicht. Gib das her. Sehr gut. Du hast das verloren gerade. Ich wollte nur... Du Lügner. Mal langsam jetzt. Das hast du mir aus der Tasche. Findest du? Du lügst doch. Was soll das? Du Dieb. Ich will nichts von dir. Schon kein Scheißstück Papier. Ist ja gut. Mann, beruhig dich. Ist ja gut jetzt. Gib schon her, du Idiot. Du Spinner. Milchgesicht, du Verlierer, Facker. Du Ewiger. Mörder. Gib den Zettel. Was ist denn das? Noch so eine Mordsgeschichte von dir? Gib den Zettel. Wer weiß? Vielleicht will ich ihn ja doch behalten. Ich bring dich um. Bei dir muss man das ja wörtlich nehmen. Du wirst es ja sowieso bald erfahren. Was? Mir egal, was mit dir ist. Was? Verlierer. Lieber Kranz, ich habe dich so lange nicht gesehen. Du bist ein Verlierer. Ich kann nicht ohne dich. Du hast und Lila hat... Ich will dich in mir. Milchgesicht. Ich kann an nichts anderes denken. Ich bring dich um. Nur zu. Dein Körper. Schlaf mit mir. Nein. Mach mich bewusst. Das ist alles. Wie neulich. Ein Zettel. Deine Lila. Ein Scheiß Papier. Worte. Und ich bin tot. Was ist das? Was war das? Mein Augenblick? Welchen meinst du? Den, der nichts ist? Welcher war das? Welche von all diese Augenblicke, wann? gib ihn mir. Ich dummer, dummer Mensch, gib ihn mir zurück. Schon vorbei. Gerade angefangen, schon vorbei. Ich bin schon vorbei. Ein kurzes Licht. Einmal und schon ist es weg. Dunkel. Alles nur gelogen. Wieder. Ich nichts. Ich dummer, dummer Mensch. Der Mensch ist immer gleich nicht gleich. Wenn ich nicht bin, kann sie nicht sein. Ich muss. Das. Nur eines verändert wirklich die Elemente. So ist es. Sonst ist er immer noch ein Restlicht. Dreckiges Restlicht. Alles wirklich dunkel. Wir haben ihn. Ja. Wir haben ihn. Er wird weich. Er ist gekocht. Der Weg ist frei. Es gibt nichts mehr zu tun. Für mich. Kannst du mir folgen? Vater. Sohn? Jetzt. Hörst du mich? Kannst du. Was? Kannst du mir. Was? Ich muss. Ich will. Was? Ja, dass du machst, was du willst. Was? Du sollst ruhig das Mädchen haben. Was ist los mit dir? Eine Veränderung bewirkt eine weitere Veränderung. Bist du krank? Ich will, dass es dir gut geht. Irgendeine Rechnung geht ja nicht auf. Nein, nein, es geht nicht ums Geld. Nicht? Nein. Ich bin die Firma. Du bist mein Sohn, oder? Schlecht gespielt. Ach, komm. Ich bin niemand. Du bist wie ich? Nein. Du willst, was du willst. Verstehe. Radikal. Ist nicht immer schlecht. Hattest du keine Angst? Was? Damals. Wann? Angst zu töten. Fängst du wieder damit an? Du sollst das Mädchen noch haben, hörst du mich? Ach so, verstehe. Ein Leben auszulöschen, wie ist es? In der Firma, in der Politik tötet man nicht, man erweitert Optionen. Keine Zweifel? In der Nacht? Gute Menschen verhindern oft gute Taten. Schwarzes gibt Licht, also. Das ist nicht. Das ist Stärke, eine tödliche Tat überleben. Wenn du das faule Bein nicht abschneidest, geht der ganze Organismus zugrunde. Das ist schön, was du da redest. Ja, wenn man Visionen hat, dann muss man ihnen folgen. Ein Visionär, der muss Dinge tun, vor denen andere zurückschrecken. Die Welt ist ein schwarzes Loch, wenn wir nicht permanent Dinge erschaffen, neue, unbekannte. Jemand, der es darauf anlegt, moralisch gut zu sein, muss untergehen zwischen all denen, die nicht so sind. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, leben oder sterben. Sanftmut ist ein Tod auf Raten. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das faule Bein die Blutbahn verseucht. Ja? Ja. Und wer Dinge erschafft, muss Platz machen, Altes verwerfen. Wer Ordnung schafft, mistet aus. Meinst du? Manchmal muss man weitergehen als andere, um das Gute zu erhalten. Ja? Ja. Manchmal müssen Menschen Platz machen, damit ein Wert nicht untergeht. Entscheidend ist immer töten. Der Tod der anderen Ideen. So, ordnen ist töten, der Tod des Falschen. Und manchmal liegt im Guten das Übel und im Bösen das einzig Richtige. Weißt du, was falsch ist? Wenn du nicht entscheidest, entscheidet ein anderer über dich. Wer sich hinten anstellt, zeigt, dass er nichts wert ist. Das Glück ist auf Seiten des Angreifers. Wie du mir zuredest. Ist schon lustig. Und das Glück ist auf deiner Seite, wenn du nur willst. Wie sich alles so abrundet am Ende. Ich hab dir nie richtig zugehört. Ja? Vielleicht, ja. Also, gut so? Gut, dass wir mal geredet haben, was? Das war doch gut. Ich bin dann mal weg. Fred? Lila? Was? Ich bin da. Freust du dich nicht? Doch. Auf mich? Kann ich reinkommen? Ich bin gerade auf dem Weg ins Krankenhaus. Ah ja. Ja. Vater wird heute operiert. Schön. Der Vater. Der Vater, dein Vater, mein Vater. Fred. Ja, der Vater. Ja. Ich gehe dann rein und warte auf dich. Hier? Ja, hier. Liebevolles Warten. Das geht nicht. Ist hier was, was hier nicht sein soll? Was ist, Lila? Irgendein Geheimnis? Wie? Ich hätte Lust, mal nachzusehen. Fred, was soll das? Im Verbergen bist du gut. Was? Irgendwas, was du mir sagen willst? Nein, ich gehe jetzt. Ist er da drin? Ist er da? Ich will jetzt los. Oder hat er sich etwa im Schrank versteckt? Wovon redest du? Das wäre wirklich zu komisch. Fred, ich gehe jetzt. Du kannst dir das sparen, ich weiß Bescheid. Ich muss jetzt gehen. Sag es mir wenigstens ins Gesicht, einmal, dass du eine Nutte bist. Okay, wir können später reden. Reden? Sag es mir. Hast du das geschrieben, dieses Papier? Hast du das geschrieben? Ja, ich hab. Ja? Fred, ich... Ja? Ja. Du hast... Ich hab. Verdammt, du hast... Ja, verdammt, das Gesicht, er hat... Du hast... Das ist... Lila, das ist lustig. Ich hab gehofft, das ist eine Lüge. Ich hab keine Luft im... Das Fenster, ich brauch Luft. Ich muss los. Was? Ich muss jetzt los. Ist das alles? Ich kann nicht. Alles, was du sagen kannst. Ich bin weg. Ja, Lila, du bist weg. Warte. Was? Kannst du mir was zu trinken geben? In der Küche ist Wasser. Könntest du es mir bringen? Es ist lustig. Ich kann mich nicht bewegen. Ich habe keine Zeit. Kranz ist unten mit dem Wagen. Kranz? Spielst du was auf dem Klavier? Fred, es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Es wird schnell gehen. Gut. Das Wasser. Ach so, ja. Zu schnell. Zu schnell. Hier, das Wasser. Danke. Danke, Lila. Ja. Spielst du? Was? Klavier. Nein. Nein. Also schlecht. Ich dachte, ach so. Dann, ja, schlecht. Die Wahrheiten kommen hier in kleinen Dosen. Fred. Alles ist so klein hier. Ist mir nie aufgefallen, hab immer nur. Hier ist dein Buch, willst du es wieder haben? Willst du es nicht zu Ende lesen? Hab ich schon. Neues kriegst du nicht? Ich hab schon eins angefangen. Das lohnt sich nicht mehr, Lila. Was? Du wirst nicht mehr aus diesem Zimmer gehen. Was redest du? Komm her zu mir. Okay, nur kurz. Komm her. Spürst du das? Spürst du? Was tust du? Ich halte dich fest. Aber das ist... Was tust du? Ich helfe dir. Du, ein Messer, das Messer da. Spinnst du? Kalte Klinge. Ist das geil? Wie fühlt sich das an? Verdammt. Wie fühlt sich das an im Körper? Im Körper? Nein. Kalte Körper. So habt ihr es gemacht. Nein. Nein, du. Du bist so ein Idiot. Nicht wehren. Das steht dir nicht. Dein Vater. Es ist dein Vater. Ich habe nichts gemacht. Du hast mir versprochen. Du tust mir weh. Erst du, dann ich. Es rast mein Vater vorbei. Wie lange sowas dauert? Nein, mein Vater, ich muss doch... Dein Vater, mein Vater. Dein Vater ist es. Was? Ich, dieser Brief, dieser dämliche Brief. Dein Vater wollte, dass ich den schreibe. Nicht lügen jetzt. Damit du diese Frau da... Nicht lügen. Das ist nicht... Das geht nicht. Dein... Mein Vater. Armer Idiot. Was machst du da? Hilf mir. Du hast... Ich kann meinen Arm nicht bewegen. Junge! Ich kann es nicht zu Ende bringen. Du hast sie umgebracht. Erstochen. Mich nicht erstechen. Das ist deine Schuld. Wie? Deine Schuld. Deine Lügen. Nein, das nicht. Du lügst? Nein, mein Junge. Ich verstehe dich nicht. Nie verstanden. Du müsstest das doch am besten verstehen. Sowas ist doch dein Geschäft. Sowas? Nein. Das ergibt keinen Sinn, keinen Nenner. Hilf mir. Ich habe so versucht zu helfen. So versucht. Das musst du alleine machen. Ich kann nicht. Ich habe damit nichts zu tun. Lüge. Jetzt halt das aus. Halte das aus. Zu leben. Lüge. Lila und Fred. Frei nach Friedrich Schillers Kabale und Liebe. Von Christine König. Mit Lila, Claudia Eisinger, Fred, Sebastian Schwarz, Kranz, Arndt Klavitter, Schneider, Jörg Hartmann, Miller, Jenny Schilly. Komposition Friederike Bernhardt. Ton und Technik Thomas Monnerjan und Gunda Herke. Regieassistenz Christoph Richter. Regie Christine König. Produktion Deutschlandradio Kultur 2016.